Italien. Italien ist mit einem BIP von rund 1,6 Billionen Euro die drittgrößte Volkswirtschaft des Euroraumes, hat aber bei einer Bruttostaatsschuld von 1,9 Billionen Euro fast so viele Schulden wie Deutschland mit seiner um 60% größeren Volkswirtschaft. Ganz egal, wie man zur Idee von Brandmauern, Rettungsschirmen oder Bazookas steht, sollte Italien an den Finanzmärkten nachhaltig in Verruf geraten, dann wäre die gesamte Rettungspolitik am Ende. Denn 24% aller Staatsschulden im Euroraum liegen in Italien. Italien hat eine Besonderheit, indem es den Norden und den Süden gleichermaßen in sich trägt, und zwar ohne, dass es in den 150 Jahren seit der staatlichen Einigung in der Lage gewesen wäre, die wirtschaftlichen und mentalitätsbedingten Disparitäten zwischen beiden Landesteilen zu überwinden. Wolfgang Streeck analysiert: Es ist verblüffend, dass Süditalien mit Norditalien die Währung, den Zugang zu den Märkten und das Zinsniveau teilt und darüber hinaus extensive Strukturhilfe erhielt, weit mehr als Länder wie Griechenland je erhoffen können, welcher Wachstumsplan auch immer auf den Weg gebracht wird. Es hat alles nichts gebracht wegen der archaischen, vorkapitalistischen Sozialstruktur, die aus politischen Gründen nicht angetastet wird. Das sollte die Hoffnungen jener dämpfen, die meinen, man könne mit von der EU oder von den reichen Nordländern finanzierten Wachstumsplänen die in der Währungsunion jetzt aufbrechenden Strukturprobleme der Südländer quasi wegsubventionieren. Da aber die Norditaliener weitere Subventionen für ihren eigenen Süden mittlerweile strikt ablehnen, sind ihnen natürlich Hilfen von außerhalb umso willkommener. So kann die finanzielle Verantwortung für Süditalien quasi an die EU oder die nördlichen Gewährträger der Währungsunion abgetreten werden. Ich verzichte an dieser Stelle darauf, mich darüber hinausgehend mit den Eigentümlichkeiten der demokratischen Willensbildung in Italien, der verbreiteten Korruption, den Mängeln einer versteinerten, überbürokratisierten und überbesetzten Verwaltung, der dauerhaften Rückständigkeit des Mezzogiorno sowie der Rolle der Mafia aufzuhalten. Das ist bekannt und wenig Aussicht besteht, dass sich Grundlegendes ändert. Bemerkenswert ist aber die Fähigkeit dieses Systems und dieser Gesellschaft, quasi in letzter Minute noch die Kurve zu kriegen und zu diesem Zwecke sehr begabte Männer in entscheidende Positionen zu bringen. In einem Zusammenhang, der für die Währungsunion relevant ist, geschah dies bislang zweimal. Mario Draghi, heute EZB-Präsident, war in den 90er Jahren als Staatssekretär im Schatzministerium für die Sanierung des italienischen Haushalts zuständig. Ohne die damals erbrachte Konsolidierungsleistung hätte Italien 1999 kein Gründungsmitglied der Währungsunion sein können. Und Mario Monti bringt seit November 2011 an der Spitze eines Kabinetts von Technokraten jene Bewegung in die Haushaltskonsolidierung und die Strukturreformen in Italien, die in den vergangenen 13 Jahren weitgehend fehlte. Der strukturelle Reformbedarf ist in Italien aber auch noch viel größer als in Frankreich. Die Arbeitsproduktivität in der Industrie liegt bei nur 66% des deutschen Niveaus. Die Lohnstückkosten sind aber im verarbeitenden Gewerbe seit 2000 um 37% gestiegen, während sie in Deutschland praktisch konstant blieben. Noch im Jahr 2000 hatte der Lebensstandard in Italien um 18% über dem durchschnittlichen EU-Niveau gelegen. Bis 2010 war er auf das Durchschnittsniveau abgesackt. Da ist die Wut der italienischen Bürger darüber verständlich, dass der durchschnittliche Abgeordnete mit Aufwandsentschädigungen etc. monatlich 20.000 Euro nach Hause bringt, während das allgemeine Durchschnittseinkommen bei 2.000 liegt. Für Italien zeigt die jahrzehntelange Erfahrung, dass vorausplanendes Nachdenken und rationale Argumentation nicht die wesentlichen Triebfedern dieser Gesellschaft und des gesamten politischen Systems sind. Auch lassen sich nur wenige Entscheidungsträger dort von einem abstrakten Pflichtgefühl quasi intrinsisch leiten. Nur der Druck der unmittelbaren und absehbaren Situation kann offenbar Wesentliches ändern. Mit diesem Druck machen Mario Monti und sein Technokratenkabinett seit November 2011 Politik. Es ist gegenwärtig noch nicht absehbar, wie weit sie damit kommen. Als es um die großzügige Refinanzierung der Banken ging, damit diese Staatsanleihen kaufen können, warnte Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, die EZB sollte dem Land nicht zu sehr helfen. Denn nur mit Angstschweiß auf der Stirn folgen die Parlamentarier ihrem Ministerpräsidenten. Deutschland sollte sich auch gegenüber Italien äußerste Zurückhaltung auferlegen. In den großenteils recht schlichten Massenmedien des Landes gibt schon heute Deutschland mit seinen politischen Repräsentanten einen beliebten Sündenbock ab. Noch viel tiefer als in Frankreich scheint in Italien das Missverständnis verwurzelt, der tiefere Sinn der Währungsunion sei es, dass Deutschland für seine Partner zahlt und bürgt. Und sie werden darin sogar noch von Prominenten wie dem ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten und späteren italienischen Ministerpräsidenten Romano Prodi bestärkt. Auch Mario Monti muss dieser Stimmung opfern, indem er öffentlich Forderungen an Deutschland nach Eurobonds und einem größeren Rettungsschirm stellt. Noch als Spätfolge der Radikalkur von Mario Draghi in den 90er Jahren steht der italienische Staatshaushalt leicht besser da als der französische. Laufender Finanzierungssaldo und strukturelles Defizit sind niedriger als in Frankreich. Der Primärsaldo ist im Gegensatz zu Frankreich positiv. Die Staatsquote ist mit 50,4% um 6,2 Prozentpunkte niedriger als in Frankreich. Um die Staatsverschuldung bis 2030 auf 60% des BIP zu senken, muss Italien Ausgabesenkungen bzw. Einnahmeerhöhungen von 3,1% des BIP vornehmen. Das ist nur die Hälfte des französischen Konsolidierungsbedarfs. Noch entscheidender als der Haushalt wird aber für die Zukunft Italiens in der Währungsunion sein, wie stark und wie schnell es die Wettbewerbsfähigkeit seiner Wirtschaft durch strukturelle Reformen verbessern kann. Italien war traditionell ein Land mit Leistungsbilanzüberschüssen. Dadurch war die hohe Staatsverschuldung in Italien außenwirtschaftlich wenig problematisch, denn sie wurde ja indirekt, auch wenn die Hälfte der Staatsanleihen von Ausländern gehalten wird, fast ausschließlich aus internen Ersparnissen finanziert. Erst seit der Mitgliedschaft in der Währungsunion haben sich die Leistungsbilanzüberschüsse Italiens in Leistungsbilanzdefizite verwandelt. Und seitdem muss ein wachsender Teil der Staatsverschuldung durch Netto-Kapitalimport finanziert werden.